WDR 5. Neugier genügt. Als ich ein Kind war, erzählte mir meine Mutter die Geschichte, wie sie den kleinen Udo mit dem VW-Bus zu einem Auftritt gefahren hat. Da ging er noch zur Grundschule und war trotzdem schon Schlagzeuger in der Gronauer Dixieland Jazzband. Seine Mutter Hermine übergab ihn meiner Mutter, die versprechen musste, dass sie auf ihn aufpasst und ihn pünktlich wieder nach Hause bringt. Ich selbst kenne Udo Lindenberg nur so, wie alle ihn heute kennen. Enge Lederhose, Hut, Zigarre und dazu der lallende Nuschelgesang. Ein unverwechselbarer Freak. Eine Kunstfigur, an deren Vollendung der wahre Mensch unter dem Udo-Hut immer noch arbeitet. Aber wer steckt wirklich hinter dieser Kunstfigur? Ich mache mich auf die Spurensuche und besuche seine Geburtsstadt Gronau. Auf der Fahrt höre ich seine Lieder. In den dunklen, tiefen Gängen der Vergangenheit ein Hauch Erinnerung zieht durch das Labyrinth der Zeit. Irgendwann auf dem Weg nach Gronau ändert sich die Landschaft. Nach der engen Bebauung des Ruhrgebiets folgt nun endlos erscheinendes plattes Land. Mit Kuhweiden, immer wieder unterbrochen von riesigen Bauernhöfen und Mastbetrieben aus rotem Backstein. Viel Grün gibt es hier. Und ein Hauch von Schwein liegt in der Luft. Da kommt mir eine Textzeile aus Hoch im Norden in den Sinn. Hier wirst du auf die Dauer nur Schipper oder Bauer. Diese endlose Weite scheint der junge Udo Lindenberg als beengend empfunden zu haben. Ich verlasse die Autobahn und biege auf die Landstraße Richtung Gronau. Auch dieser Straße hat er schon ein Lied gewidmet. Also hoch die Tassen und dann fand ich schnell heraus. Die beste Straße unserer Stadt, die führt aus ihr hinaus. Aber jetzt führt mich diese Straße erst einmal hinein nach Gronau. Um 11 Uhr treffe ich zwei Weggefährten von Udo Lindenberg. Egon Möller hat früher das Piano in der Dixieland Jazzband gespielt. Er erzählt mir, wie Udo an der Hand seines großen Bruders Erich zum ersten Mal den Probenraum betritt. Der kam jedenfalls mit Udo, mit dem Steppken und sagt er, kann der nicht mal bei euch so ein bisschen mittrommeln? Der trommelt so gerne bei uns zu Hause. Weiß ich noch wie heute. Da war Udo, wann ist das? Jahrgang 16, 9 Jahre. Udo Lindenberg trommelt schon damals mit allem und gegen alles, was ihm in die Finger kommt. Daran erinnert sich auch sein Sandkastenfreund Hans-Peter Dickel. Heute wird man, glaube ich, sagen, ja, es ist ADS-Syndrom, also diese hypernervöse Abteilung, hat er sicherlich verkörpert und das hängt ja auch schon zusammen mit seinem ausgeprägten Taktgefühl. Von seinem ausgeprägten Taktgefühl ist man auch in der Dixieland Jazzband überrascht. Egon Möller erzählt, wie der 9-jährige Udo zum ersten Mal am Schlagzeug sitzt. Dann haben wir die Pause gemacht nach einer Stunde, dann sind wir zur Theke und haben dann schon hin und wieder mal unser erstes halb erlaubtes Pilz getrunken vorne bei Jupp Kemper. Und dann geht so jeder so zu seinem Instrument und wie es dann so geht, man spielt dann als erstes, wenn sie so gut wie alle da sind, den sogenannten Tune, die Erkennungsmelodie. Und dann hörten wir plötzlich, dass da nun ganz fremder Schlag am Schlagzeug, also ein ganz anderer Takt, wahnsinnig, markant. Udo Lindenberg ist sofort engagiert. Er ist zwar erst 9 Jahre alt, aber er trommelt besser als jeder andere. Und das wird von der Band inszeniert. Nach der ersten Hälfte des Konzerts geht der eigentliche Drummer an die Theke und der kleine Udo wird als jüngster Schlagzeuger Deutschlands angekündigt. Udo dann erst immer nur zur Wirkungssteigerung, dann erst nach der Pause mit Spot. Udo Lindenberg steht also schon als Kind im Rampenlicht. Er darf endlich das tun, was er am meisten mag, Schlagzeug spielen. Und mit seinen Auftritten verschafft er sich die Aufmerksamkeit, die er zu Hause als Sandwich-Kind manches Mal vermisst. Das Verhältnis zu seinen Eltern verdeutlichen seine Texte. Denn seiner Mutter und seinem Vater widmet er später, nach ihrem Tod, jeweils ein komplettes Album. 1988 veröffentlicht er Hermine für seine Mutter und 1991 folgt Gustav. Beide Platten verkaufen sich eher schlecht. Sie bieten seinem Stammpublikum zwar zu wenig Rock, dafür aber interessante Einblicke in sein Seelenleben. Die Musik zeigt einen anderen Udo Lindenberg, vielleicht den echten. Wenn er über seine Eltern singt, dann wirkt er ungewohnt sensibel und emotional. Es fährt ein Schnellzug nach Berlin und da sitzt sie ganz alleine. Ums Herz ist ihr ein bisschen bang und die Reise ist so lang. 1930, Hermine ist ihr Name. Aus Gronau, eine kleine Stadt, in der man viele Träume hat. Und ihre Augen sind groß und der Kopf ist ganz wirr. Wie groß die Träume seiner Mutter auch gewesen sein mögen, die Situation der Familie Lindenberg ließ ihnen keinen Platz. Auch sein Vater Gustav wurde in eine Rolle gedrängt, die ihm Zeit seines Lebens nicht behagte. Er sollte nach dem frühen Tod seines Bruders dessen Installationsgeschäft übernehmen, aber er war weder Klempner noch Geschäftsmann. Er verbrachte seine Zeit lieber in der Kneipe. Ja, Gustav hatte in der Taubenschenke, wie man gerne sagt, seinen zweiten Wohnsitz. Ja. Vater Gustav ertränkt seine Träume in Alkohol. Und zu Hause versucht seine Frau Hermine mit aller Kraft, den Laden zusammenzuhalten. Sie kümmert sich ums Geschäft, um die Familie und um ihren Mann. Mit dem Album Hermine möchte Udo Lindenberg seiner Mutter ein Denkmal setzen. Er bittet sogar Marlene Dietrich um ein paar gesprochene Worte für das Album. Mitte der 80er mietet er sich in ihrer Nachbarschaft ein und schafft es tatsächlich, an die Diva heranzukommen. Obwohl sie sich seit Jahren in ihrer Pariser Wohnung vor der Öffentlichkeit versteckt, erfüllt sie ihm den Wunsch. Es werden die letzten Tonaufnahmen der Marlene Dietrich sein. Aber ihre Stimme hat nichts mehr vom ehemaligen Glanz einer Filmikone. Sie zeigen eine gebrochene, vom Alkohol umnebelte Frau. Und ähnlich wie Lindenbergs Mutter ist auch sie in ihrer Situation gefangen. Keine Träume mehr, nur noch Illusionen. Love is a game, you better play according to the rules. And yet, we always scheme too much and dream too much, we fools. Want to buy some illusions, slightly used, second hand. There were lovely illusions reaching high, built on sand. Auch Vater Gustav verliert sich in auf Sand gebauten Illusionen. Einmal bleibt er mehrere Tage von zu Hause weg und übernachtet in der Kneipe, damit er am nächsten Tag direkt weiter trinken kann. Eine ewige Flucht vor der Realität. In seinem Umfeld aber schätzt man ihn als Unterhaltungstalent. Man schartet sich gerne um ihn, weil er ein unglaublich lustiger Vogel war. Und Gustav war wieder da, nicht? Und dann wurde es spät und er war in der Lage, eine ganze Gaststätte zum Lachen zu bringen und war eine wahnsinnige humoristische Kanone. Manchmal, wenn er nachts aus der Kneipe nach Hause kommt, dann legt er klassische Musik auf und dirigiert ein unsichtbares Orchester. Einige Male weckt Mutter Hermine sogar die Kinder auf, damit der Vater ein Publikum hat. In seinem Song Gustav beschreibt Udo Lindenberg, wie sein Vater nach dem Tod ins ewige Hotel einzieht. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gestrandet? Mit meinem blauen Schiff knallte ich gegen so'n Riff, dann in der tiefen Nacht seh ich da ganz hell das Hotel. du lieber Nachtportier. Der Durst, er tut so weh. Komm, mach die Flasche auf. Wir machen einen drauf. Und weg die Gäste. Schlafen kann die immer noch genug, wenn sie tot sind. Willkommen im Hotel Imperial. Willkommen. Neben dem Alkohol finden sich noch zwei weitere Themen, die in Lindenbergs Texten immer wieder vorkommen. Die Schiffe und die Hotels. Sie zeugen von seiner Rastlosigkeit. Sein Verständnis von Heimat ist offenbar die Ferne. Und auch der Alkohol ist für ihn ein Mittel, um in die Ferne zu schweifen, weg zu sein, wie sein Vater. Im Sommer 46 kam ich als Kind zur Welt. Ich fiel direkt vom Himmel auf ein Doppelkornfeld. Das Unglaubliche trug sich zu in der Nähe von Gronau. Und als ich so um 13 war, stellt man fest, ich war zu schlau. Mein Vater holt die Cognacflasche und sagt, mein lieber Sohn, nun baller dir mal die Birne voll, das korrigieren wir schon. Die überschüssigen Interlellenzellen, musst du dir runtersaufen. Und dann wirst du was Solides wie ein Mafia-König. Denn als Philosoph verdienst du zu wenig. Mit 13 trinkt und raucht Udo Lindenberg und mit 15 will er nur noch raus aus Gronau. Sein Traumberuf Steward auf einem Ozeandampfer, wie sein Schulfreund Herm Eiling. Ihm widmet er später das Lied Fernweh. Kam er einmal im Jahr nach Hause, nach Gronau, in unsere kleine Heimatstadt. Erzählte er von den sieben Meeren und von Wüstenputz und vom Saufen, bis der Arzt kommt. Ja, er kannte sich aus, volle Fahrt voraus. . 1961 rät ihm sein Freund Herm zu einer Kellnerlehre im Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Aber er streunt lieber durch die Altstadt, trinkt und trommelt. Aus dem Ozeandampfer wird erstmal nichts. Dafür schließt er sich Profimusikern an, die ihn mitnehmen nach Frankreich, und schließlich landet er als Musiker auf einer US Airbase in Libyen. Und nun sitz ich hier im Süden. Und so toll ist es hier auch nicht. Und eine viel zu heiße Sonne knallt mir ins Gesicht. Nein, das Gelbe ist es auch nicht. Und ich muss so schrecklich schwitzen. Ach, wie gern würde ich mal wieder auf einer Nordseedüne sitzen. 1965 scheint sein Bedarf an Ferne bis auf Weiteres gesättigt. Udo Lindenberg kehrt mit 19 Jahren nach Gronau zurück. Er will es nochmal mit seiner Heimat probieren. Allerdings, für die Erwachsenen ist er jemand, von dem man seine Kinder besser fernhält. Dass dann seine Mutter gesagt hat, aber mit dem Volk, da dürfte mir nicht so oft, darfst du mir nicht so oft kommen. Weil hatte Udo dann wohl schon irgendwie lange Haare, nehme ich an, oder hatte einen Freund, der eben auch relativ individuell und progressiv so ein bisschen den Zeitgeist lebte. Die Gronauer Jugend dagegen nimmt ihn begeistert auf. Er hat mit 19 mehr gesehen und erlebt als alle anderen. Und am Schlagzeug ist er in der Region die unumstrittene Nummer 1. Aber? Was hat man vom besten Schlagzeuger, wenn er nicht pünktlich ist und zusätzlich vielleicht ab 11 Uhr selbst beim besten Taktgefühl auch aus dem Takt gerät, weil der Alkohol auch bestimmte Wirkungen dann hat? Seine Auftritte würzt er gerne mit Provokationen. Und jedes Auftrittsverbot ist wie ein Orden für ihn. So zum Beispiel im Kolpinghaus, in Coesfeld oder Dülmen, Coesfeld, da haben wir gespielt. Dann ging Udo ans Mikrofon und sagt, so hier Leute und so, ihr könnt euch schon mal alle nackt ausziehen. Um 12 Uhr gehen wir nackt baden in der Berkel. Ja, da darf man nie mehr spielen. War sein Vater unter den Erwachsenen ein bunter Hund, so entwickelt sich Sohn Udo unter den Jugendlichen zu einem Paradiesvogel. Wie sein Vater steht er gerne im Mittelpunkt. Er aber will mal echte Orchester dirigieren und nicht sein Talent auf Dorffesten verschwenden. Sein Ziel, das ganz große Publikum. Dafür reicht es jedoch nicht, nur ein guter Schlagzeuger zu sein. Also beginnt er zu singen und Songs zu schreiben. Schulfreund und Bandkollege Hans-Peter Dickel spielt uns das Stück Sommerliebe vor. 1968 mit dem Tonbandgerät aufgenommen, im Atomschutzbunker der Realschule Gronau-Epe. Alle Blumen blühten, unsere Herzen glühten, einen Sommer lang. Und mir war so klar, dass es Liebe war, einen Sommer lang. Der Hausmeister hat ja die zweite Stimme gesungen dann, und das war so ganz rustikal alles. Also Udo kam immer mit irgendwelchen neuen Ideen an. Etwa, dass er wieder raus muss aus Gronau. Endgültig. Bloß keine Wurzeln schlagen. 1968 zieht er nach Hamburg. Als er dann wirklich bekannt wurde, also weithin in den 70er Jahren, da war es ja so, dass er in den Anfangsjahren seine Heimat schon eher verleugnet hat. Da schien es für einen angehenden oder schon bekannten Popstar dann interessanter zu sein, zu sagen, ich bin aus Hamburg oder aus dem Bereich, als aus Gronau. Gronau war nicht unbedingt in dieser Hinsicht bekannt. Heute verbindet man Gronau tatsächlich mit der Rockmusik. Am Udo-Lindenberg-Platz Nummer 1 steht nun das Rock- und Popmuseum. Eine Idee Udo Lindenbergs. Nicht weit davon steht das Denkmal des frisch ernannten Ehrenbürgers. Weimar hat Goethe und Schiller, Liverpool die Beatles und Gronau den Udo. Sein Freund Hans-Peter Dickel veranstaltet Führungen auf den Spuren des Panikrockers. Und er selbst arbeitet weiter an seinem Status als Kultfigur. Dabei denkt er sogar an das, was hinter dem Horizont auf ihn wartet. Da hinten, wo der Himmel auf die Erde knallt, da wartet schon das nächste große Glück. Der nächste Berg, das nächste Tal, dann noch ein Champagner-Wasserfall. Und dann steh ich da vor meinem höchsten Kick. Eldorado, ich komm an. In seinem neuen Album Stärker als die Zeit geht es mal wieder um Straßen. Doch nach so vielen Jahren Fernweh und Rastlosigkeit singt er nun vom Ankommen. Auf meinem Heimweg führt mich die Straße raus aus Gronau, was Udo Lindenberg immer wollte. Aber jetzt mit 70 hat er offenbar auch den Weg hineingefunden. Jede Show kann die Lust sein. Komm, wir feiern diese Nacht, als ob's die letzte wäre. Du. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.